Erster: Gott sprach zu Jeremia über andere Länder. Zweiter: Das ist über Ägypten und den König Pharao Necho. Er kämpfte am Fluss Euphrat. Der König von Babel gewann den Kampf. Dritter: Macht eure Schilde bereit für den Kampf. Geht jetzt los zum Krieg. Vierter: Macht die Pferde bereit. Setzt euch auf die Pferde. Setzt eure Helme auf. Macht eure Speere scharf. Fünfter: Warum haben sie so große Angst? Die starken Männer laufen weg. Sie schauen nicht zurück. Überall ist Angst. Das sagt Gott. Sechster: Auch schnelle Männer können nicht weglaufen. Die starken Männer fallen hin. Sie fallen am Fluss Euphrat im Norden. Siebter: Wer kommt da wie ein großer Fluss? Das Wasser steigt sehr hoch. Achtes: Ägypten kommt wie ein großer Fluss. Ägypten sagt: Ich bedecke das ganze Land. Ich mache die Städte kaputt. Neunter: Rennt los, ihr Pferde. Fahrt schnell, ihr Wagen. Die starken Männer sollen kommen. Zehnter: Heute ist der Tag von Gott. Er bestraft seine Feinde. Das Schwert macht alle tot. Gott macht ein Opfer im Norden. Elfter: Geh nach Gilead und hol Medizin. Aber die Medizin hilft Ägypten nicht. Du wirst nicht gesund. Zwölfter: Alle Länder hören deinen Schrei. Die Erde ist voll von deinem Jammer. Die starken Männer fallen übereinander. Dreizehnter: Gott sprach wieder zu Jeremia. Der König von Babel kommt nach Ägypten. Er will Ägypten besiegen. Vierzehnter: Sagt es in den Städten von Ägypten. Macht euch bereit für den Krieg. Das Schwert macht alles um euch kaputt. Fünfzehnter: Warum liegen deine starken Männer am Boden? Sie konnten nicht stehen bleiben. Gott hat sie umgeworfen. Sechzehnter: Viele Männer fallen hin. Sie sagen: Wir wollen nach Hause gehen. Wir haben Angst vor dem Schwert. Siebzehnter: Der König Pharao hat einen neuen Namen. Er heißt: Der Mann, der zu spät kommt. Achtzehnter: Gott ist der wahre König. Er sagt: Ein starker Feind kommt. Er ist so groß wie ein Berg. Neunzehnter: Packt eure Sachen für die Reise. Die Städte in Ägypten werden leer. Alles wird verbrannt. Zwanzigstes: Ägypten ist wie eine schöne Kuh. Aber Insekten aus dem Norden beißen sie. 21. Auch die fremden Soldaten laufen weg. Sie sind wie dicke Kälber. Sie bleiben nicht stehen. Die Zeit der Strafe ist da. 22. Ägypten macht Geräusche wie eine Schlange. Die Feinde kommen mit vielen Äxten. Sie sind wie Waldarbeiter. 23. Sie schlagen den Wald um. Das sagt Gott. Es sind sehr viele Feinde. Man kann sie nicht zählen. 24. Ägypten hat nun große Schande. Ein Volk aus dem Norden gewinnt. 25. Gott sagt: Ich bestrafe die Götter von Ägypten. Ich bestrafe den Pharao und seine Freunde. 26. Ich gebe sie dem König von Babel. Er will sie töten. Später werden wieder Menschen in Ägypten wohnen. 27. Aber du, mein Diener Jakob, hab keine Angst. Ich rette dich und deine Kinder. Ihr kommt nach Hause und lebt sicher. 28. Hab keine Angst, Jakob. Ich bin bei dir. Ich bestrafe die anderen Völker. Aber dich mache ich nicht ganz kaputt.